und habe sehr viele Hunde. Und da bin ich doch froh drüber, dass ich dir das hier schenken will. Oh, wo ist mein Hörgerät?